Guten Tag, hier ist der Anrufbeantworter der Familie Holmes. Wenn Sie uns eine Nachricht hinterlassen wollen, sprechen Sie nach dem Piepton. Piep! Da aus. Also mach den scheiß Anrufbeantworter da aus. Holmes. Also ciao. Wie geil, wie dumm er ist. Oh, yo, alles klar, mach den Anruf mal von da aus. Oh Mann, wie kann man denn nur so dumm sein? Ohne Scheiß, ich schwör's euch, Mann, ey.